Gregor, Ernst Schlott, Knut, Alois Maria Czerny. Musik, Joachim Faber. Toningenieur, Heinz Sommerfeld. Regieassistenz, Walter Eggert. Schnitt, Marianne Röber. Regie, Heinz Günther Stamm.